الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir haben das letzte Mal über den Gottesbeweis anhand des Verstandes besprochen und kommen nun zum nächsten Punkt, und zwar der Gottesbeweis durch die Schöpfung und durch das Universum auf Seite 51, der Hinweis des Universums auf seinen Schöpfer und Hervorbringer. Allah subhanahu wa ta'ala ruft seine Diener im Koran auf, ihn auf zwei Arten zu erkennen. Die eine ist die Betrachtung dessen, was er erschuf. Die andere ist das Nachdenken über seine Verse und ihre Verinnerlichung. Wir haben also hier zwei Arten der Zeichen Allahs Azza wa Jal, der sogenannten Ayat auf Arabisch. Al-Ayat, al-Shar'iyya, die religiösen Zeichen, und das sind die Ayat im Koran. Und es gibt die Ayat Kauniyya, die kosmischen Zeichen, und das sind die Zeichen in der Natur, wie die Berge, wie die Erde, die Planeten und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, wir sollen beide Belege, beide Ayat uns betrachten, sowohl Al-Ayat Al-Shar'iyya als auch Al-Ayat Al-Kauniyya. Also sowohl die religiösen Zeichen, die wir im Koran sehen, also die Verse des Korans, als auch die Zeichen in der Welt, indem wir sehen, was alles in der Natur geschieht. Jene sind seine denkwürdigen Zeichen und diese seine vernehmbaren, klaren Verse. Auf die ersteren weisen seine Worte in Surat al-Baqarah hin, indem er sagt: Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahar wal-fulki allati tajri fil-bahri bima yanfa'u an-nasa wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifi ar-riyahi was-sahabi al-musakhkhari bayna as-sama'i wal-ardi la-ayatin liqaumin ya'qilun. Das heißt, in der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Nacht und Tag, in den Schiffen, die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt, darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt, und im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Und Allah Azza wa Jal sagte auch: Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la-ayatin li-ulil al-bab. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Es gibt nun viele Verse dieser Art im Koran, und auf dem zweiten Weg, das waren jetzt welche Zeichen in dieser Ayah? Ja? Kauniyya. Kauniyya, genau. Al-Ayat al-Kauniyya, also die kosmischen Zeichen, also die Zeichen, die wir in der Natur sehen, wie ich schon erwähnte, wie zum Beispiel der Bau des Menschen oder der Körperbau des Menschen und die einzelnen Prozesse in den Zellen und so weiter und so fort. Auf den anderen Weg weisen seine Worte hin, indem er sagt, subhanahu, afala yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Denken Sie denn nicht sorgfältig nach über den Koran? Wenn er von jemandem anderen wäre als von Allah, würden sie in ihm wahrlich viel Widerspruch finden. Und das ist natürlich eine wichtige Angelegenheit. Im Koran gibt es keine Widersprüche. Und derjenige, der behauptet, im Koran gebe es Widersprüche, der möge diese Widersprüche vorlegen. Und wir haben jetzt schon über 1400 Jahre seit der Entsendung des Propheten alaihi salatu wassalam und seit der Offenbarung des Koran. Und bis zum heutigen Tag finden wir keinen Widerspruch. Und hier gibt es einen witzigen, aber auch besonderen Aspekt. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal im Koran, Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab, in dieser Sura, Al-Masad, erwähnt Allah Azza wa Jal, dass Abu Lahab, was, sayasla naran, dhata lahab. Also er wird in einer Hölle sein und er wird im Feuer verbleiben. Und das bedeutet was? Das bedeutet, er wird als Nicht-Muslim sterben. Denn jeder, der nicht an Allah Azza wa Jal glaubt und nicht an den Rasul, also Muhammad alayhi salatu wassalam glaubt, wer so stirbt, der wird nicht aus dem Höllenfeuer rauskommen, möge Allah Azza wa Jal uns davor bewahren. Das gilt natürlich für diejenigen, die nach der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht an ihn geglaubt haben. Ansonsten die Völker, die vor dem Propheten alaihi salatu wassalam gelebt haben, die mussten natürlich noch nicht an Muhammad alaihi salatu wassalam glauben. Auf jeden Fall, Allah sagte im Koran, und das ist eine Ayah, die sehr früh offenbart wurde in der Entsendung des Propheten alaihi salatu wassalam, dass Abu Lahab im Höllenfeuer sein wird. Abu Lahab hätte ganz einfach das widerlegen können. Wie? Ja? Genau. Er könnte zumindest vortäuschen, dass er den Islam angenommen hat und dann sagt, schaut hin, der Koran sagt, ich werde in der Hölle sein, aber ich bin doch Muslim geworden, selbst wenn er es nicht tatsächlich wollte, sondern nur als Heuchler. Aber nicht mal das hat er getan. Nicht mal dazu kam er und kein einziger von den Leuten aus Quraysh hat ihm diesen Tipp gegeben, weißt du was, wie wär's denn, damit wir zeigen, der Koran ist falsch und damit die Leute wissen, okay, Rasul alayhi salatu wassalam sagt nicht die Wahrheit, weißt du, was wir machen? Sag, du bist Muslim geworden und dann sagst du, bitteschön, die Sura erwähnt mich namentlich, dass ich irregeleitet bin und in die Hölle komme, aber ich glaube doch an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber er hat das nicht getan. Er hat das nicht getan. Das wäre ein Widerspruch gewesen. Aber der Hüter dieses Buches ist Allah subhanahu wa ta'ala. Der Hüter des Korans ist Allah azza wa jal und von daher wird kein Mensch einen Widerspruch finden. Und deswegen sagt Allah azza wa jal, denken Sie denn nicht sorgfältig über diesen Koran nach. At-tadabbur ist nicht nur das bloße Lesen. Tadabbur al-Quran ist das sorgfältige Nachdenken, dass wir innehalten und die Bedeutungen jedes Wortes uns näher anschauen. Und das stärkt natürlich Al-Iman, das stärkt den Glauben im Herzen eines Menschen. Allah Azza wa Jal sagte auch, أَفَلَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقَوْلَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ. Das heißt, haben sie denn nicht über das Wort nachgedacht? Oder, das Wort ist hier natürlich was? Allahs Wort. Oder ist zu ihnen gekommen, was nicht zu ihren Vorvätern kam? Auch ein Aufruf dazu, dass wir sorgfältig über Al-Quran nachdenken. Dann sagte Allah Azza wa Jal auch, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Also geht es hier um welche Arten der Zeichen Allahs? Wir hatten Al-Ayat al-Kawniyya und jetzt geht es um الآيات الشرعية. Kannst du mal die Ventilatoren anmachen, bitte? Auf drei. Also sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ein Zeichen der Existenz Allah subhanahu wa ta'ala, neben dem Verstand, den bloßen Verstand, ohne dass wir uns die Schöpfung anschauen, neben der Fitra, die wir schon besprochen haben, gibt es jetzt noch die Zeichen. Und deswegen sagen die Gelehrten, in jedem Geschöpf liegt ein Zeichen, dass Allah existiert. In allem, was überhaupt wir sehen können auf dieser Welt, liegt ein Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Wenn wir uns, ob es die primitivsten Geschöpfe sind, die kleinsten wie Ameise oder irgendwelche anderen Tiere, oder ob es Riesentiere sind, wie zum Beispiel Wale und so weiter, oder ob es Gebirge sind und so weiter und so fort. In allen Sachen, die wir sehen, steckt ein Zeichen oder mehrere Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Denn diese Ordnung, die wir vorfinden, kann kein Produkt von Zufall sein. Denn Zufall, wie wir das schon letztes Mal besprochen haben, ist nicht in der Lage, wenn wir davon ausgehen, und wir gehen natürlich nicht davon aus, aber bei der Diskussion mit Atheisten geben wir ihnen mal diese Chance und sagen, okay, jetzt reden wir mal, als ob es Zufall gäbe, denn wir sagen ja, alles ist vorbestimmt von Allah subhanahu wa ta'ala, nichts passiert auf dieser Welt, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala es so wollte und ohne dass Allah azza wa jal es schon vorher wusste. Auf jeden Fall, die Zufall, wenn es das geben würde, könnte nicht solch eine Ordnung hervorheben. Und die ganzen Konstanten, die es gibt, die ganzen Gesetzmäßigkeiten in dieser Natur, die es gibt, belegen, dass das Präzision ist und dass das kein Produkt von Zufall ist. Und die Beispiele hatten wir ja schon im letzten Vortrag uns näher angeschaut. Nun sagt der Verfasser, Hafizahullah, die Objekte weisen auf eine Handlung hin und die Handlung in dieser Welt weist auf Eigenschaften hin. Das haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Das Objekt weist also auf denjenigen hin, der es erschuf und macht dessen Existenz, seine Fähigkeit, seinen Willen, sein Wissen notwendig. Ich hatte gesagt, wenn wir ein Handy, ein Auto oder irgendetwas haben, oder dieses Mikrofon hatten wir, glaube ich, als Beispiel. Und dieses Mikrofon, dann habe ich den Konstrukteur des Mikrofons noch nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich weiß, ohne dass ich ihn sehe, dass er erst einmal existiert, dass er einen Willen hat, dass er dazu fähig war, dass er nicht blind ist, dass er nicht taub ist, sonst könnte er nicht wissen, ob man etwas hört oder nicht und so weiter und so fort. Das heißt, das Produkt an sich deutet auf Eigenschaften des Konstrukteurs hin. Und wenn wir also den Menschen anschauen, und wenn wir diese Natur anschauen, dann deutet diese Natur auf die Eigenschaften Allahs hin, wie der Verfasser hier erwähnt, wie zum Beispiel seine Existenz, seine Fähigkeit, seinen Willen und sein Wissen. Es ist unmöglich, dass etwas, sei es nun existent oder verborgen, eine Wirkung hervorruft, wenn es keine Macht, kein Leben, keinen Willen und kein Wissen besitzt. Jemand, der kein Wissen hat, wie will er dann ein Flugzeug bauen? Das ist unmöglich. Und da brauchen wir jetzt nicht lang zu diskutieren, ob es doch möglich ist, wenn wir im Zoo genug Metall und genug Schrauben hinschmeißen, sodass dann die Tierbewohner eines Zoos dann am Ende eine Boeing bauen. Ja, das können natürlich Menschen dann irgendwann glauben, die ihren Verstand nicht respektieren und sagen, gibt ihnen mal ein paar Billionen Jahre Zeit, dann wird's auch was werden, aber das ist dann zu respektlos, dieser Gedanke gegenüber dem Verstand. Denn der Verstand weiß, dass solch eine Ordnung, wie es in einem Flugzeug zu finden ist, vorzufinden ist, solch eine Ordnung kann nicht von Unwissenden gebaut werden. Auch das, was das Objekt an Spezialisierung enthält, weist auf den Willen desjenigen hin, der es herstellte, damit es eben ein Objekt sei, das es nur ein einziges Mal gibt, und darauf, dass seine Tat nicht einfach von Natur aus erfolgt. Was es an Gutem, an Weisheit und begrenzten Zielen enthält, weist auf sein Wissen hin. Was es an Nutzen und Wohltat enthält, weist auf sein Erbarmen hin. Und was es an Macht und Strafe enthält, weist auf seinen Zorn hin. Was es an Güte, Annäherung und Fürsorge enthält, weist auf seine Liebe hin. Was es an beleidigenden und abstoßenden Merkmalen enthält, weist auf seine Abscheu und seine Ablehnung hin. Was es enthält über den Anfang jeglicher Existenz in äußerster Unvollkommenheit und Schwäche und seinen Weg zur Vollendung und schließlich zu seinem Ende, weist hin auf den Tag der Auferstehung und so weiter. Das heißt, wir können durch die Betrachtung des Universums, durch die Betrachtung der Schöpfung diese Eigenschaften ableiten. Natürlich können wir nicht fern von Koran und Sunna, fern von den Aussagen Allahs und den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, endgültig sagen, das sind die Eigenschaften und nicht mehr. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, dass einige Eigenschaften erkannt werden können, Eigenschaften Allahs Azza wa Jal, des Schöpfers, Subhanah, von dieser Schöpfung, dann bedeutet das nicht, die fünf Eigenschaften gibt's und mehr nicht. Nein, sondern wir sagen, die Schöpfung deutet darauf hin, dass er allweise ist, allwissend ist, allmächtig ist und so weiter und so fort. Aber können wir letztendlich sagen, so und so viele Eigenschaften hat Allah und nicht mehr? Das können wir nicht. Denn im Koran und der Sunna wurde erwähnt, dass wir nur einen Teil über Allah subhanahu wa ta'ala wissen und dass Allah azza wa jalla Namen und Eigenschaften besitzt, jalla fi ula, die uns unbekannt sind, die keiner weiß, weder ein Prophet noch ein Engel noch in irgendeinem Buch stehen, sondern die im Verborgenen sind, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Aber Allah Azza wa Jal hat uns so viel Wissen gegeben über seine Namen und Eigenschaften, dass es ausreicht, um an ihn zu glauben und um ihn anzubeten. So viel haben wir. Das von ihm Erschaffene weist am deutlichsten auf seine Eigenschaften hin und bestätigt das als richtig, was seine Gesandten über ihn berichten. So bezeugt das Hervorgebrachte die Wahrhaftigkeit der vernehmbaren Verse einem Weckruf gleich, der darauf aufmerksam macht, aus den Merkmalen des Hervorgebrachten Schlüsse zu ziehen. Allah Azza wa Jal sagt, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِدٍ. Wir werden ihnen unsere Zeichen am Gesichtskreis, das heißt allerorts, und in ihnen selbst zeigen, bis es ihnen klar wird, dass es der Koran ist oder dass der Koran die Wahrheit ist, genügt es denn nicht, dass dein Herr über alles Zeuge ist? Und diese Ayah deutet auf diese Art des Beweises hin, und zwar Dalilul Afaq. Dalilul Afaq bedeutet der Beleg der Existenz eben des Weiten. Al-Ufuq ist normalerweise der Horizont oder das Weite. Das heißt, wenn die Menschen sich diese Existenz anschauen, wenn sie sich diese Natur anschauen, wenn sie sich diese Welt anschauen, wenn sie sich diesen Kosmos anschauen, dann erkennen sie, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Wahrhaftige ist. Und deswegen finden wir sehr viele Naturwissenschaftler, die letztendlich doch zu diesem Punkt gekommen sind, dass Allah Azza wa Jal der Schöpfer allen Seins ist und dass diese Natur in ihrer Vollkommenheit, in ihrer begrenzten Vollkommenheit natürlich, vollkommen ist nur Allah subhanahu wa ta'ala, in ihrer begrenzten Vollkommenheit nicht zufällig und nicht ohne Schöpfer entstehen konnte. Das bedeutet, dass der Koran die Wahrheit ist. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Menschen seine denkwürdigen Zeichen zeigt. Beide Zeichen, sowohl die Zeichen in Koran, also die Ayat, die wir rezitieren, als auch die kosmischen Zeichen, die wir sehen, bis ihnen erkennbar wird, dass seine vorgetragenen Verse die Wahrheit sind. Dann berichtet er dass sein Zeugnis mit dem, was er an Zeichen und Beweisen für die Wahrhaftigkeit seines Gesandten erbrachte, zur Bestätigung seiner Botschaft ausreichend ist. So bezeugen seine Zeichen die Wahrhaftigkeit seiner Mitteilung und er bezeugt die Wahrhaftigkeit seines Gesandten. Allah subhanahu wa ta'ala ist Zeuge und für ihn wird Zeugnis abgelegt und nichts ist offenkundiger als dies. Darum sagte Allah azza wa jal, أَفِلَّهِ شَكْ أَفِلَّهِ شَكٌ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Gibt es einen Zweifel über Allah? Das heißt, Allah azza wa jal erklärt im Koran, die Sache ist erledigt. Die Sache ist sowas von klar und offenkundig. Kann es Menschen geben, die überhaupt an Allah zweifeln? Natürlich gibt es diese Menschen, aber diese Frage bedeutet, keiner hat einen Grund, einen wissenschaftlichen Grund, an der Existenz Allahs Azza wa Jal zu zweifeln. Gibt es denn einen Zweifel über Allah, den Erschaffer der Himmel und der Erde? Er subhanahu wa ta'ala ist kundiger als alles, was bekannt ist und klarer als jeder Beweis. Die Dinge besitzen wahrhaftig Kenntnis über ihn und wir besitzen durch sie und durch ihre Betrachtung und die Folgerung, die wir aus seinen Taten und Anordnungen ziehen, Kenntnis über ihn, subhanahu wa ta'ala, dem Erhabenen. Darum sei der gepriesen, der sich selbst in Surat al-Hadid in Vers 3 mit den Worten beschreibt, huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Er ist der Erste und der Letzte, der Offenbare und der Verborgene und er weiß über alles Bescheid. Hier werden zwei Sichtweisen auf die Zeichen Allahs zur Bestätigung der Einzigkeit seiner göttlichen Macht zusammengeführt. Einerseits die Betrachtung der Zeichen Allahs, die in der menschlichen Seele zu finden sind, dessen, was als Zeichen der Seele bezeichnet wird. Denn die Seele ist eines der großartigen Zeichen Allahs, tabaraka wa ta'ala, das darauf hinweist, dass einzig ihm die göttliche Macht zukommt. Deswegen sagt Allah azza wa jal, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Und auf der Erde gibt es Zeichen, die Berge, die Bäche, die Meeren, die Tiere, die Pflanzen. Und auf der Erde gibt es Zeichen für die Überzeugten und auch in euch selbst. Seht ihr denn nicht? Wenn wir uns den menschlichen Körper anschauen, das Auge, das Ohr und so weiter und so fort, dann erkennen wir, dass dieser Mensch eine Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala ist, des Allwissenden, Allweisen, Allmächtigen, Allfähigen subhanahu wa ta'ala. Und dass niemand in der Lage ist, solch ein Geschöpf nachzuahmen und solch ein Geschöpf zu erschaffen. Andererseits die Betrachtung der Zeichen der Schöpfung dessen, was als Zeichen des Gesichtskreises, also Al-Afaq, also der Welt bezeichnet wird, da sagt Allah Azza wa Jal, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Wir werden ihnen unsere Zeichen am Gesichtskreis und in ihnen selbst zeigen, bis es ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist. Genügt es denn nicht, dass dein Herr über alles Zeuge ist? Der dritte Weg besteht darin, über ihn gepriesen sei er, aufgrund seiner Namen und Eigenschaften Kenntnis zu erlangen. Sie sind der Weg, durch den wir über Allah aufgrund seiner Schöpfung in Kenntnis gesetzt werden. So erreicht das Herz seinen Herrn und all seine Leidenschaften und Wünsche werden wachgerufen und es sieht in seinen Namen das Licht der Wahrheit. So sagte Allah Azza wa Jal, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah sind die schönsten Namen. So ruft ihn damit an und lasst diejenigen, die mit seinen Namen abwegig umgehen, ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegt. Wenn wir uns die Namen Allahs Azza wa Jal anschauen, dann steigert sich natürlich und steigt der Iman. Dann wächst dieser Iman und weil je mehr du Allah Azza wa Jal kennst, desto mehr wirst du ihn lieben, desto mehr wirst du ihn fürchten. Und deswegen sagte auch Allah Azza wa Jal, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Also es dienen oder es fürchten von seinen Dienern Allah nur diejenigen, die Wissen haben. Nur diejenigen, die gelehrsam sind. Also Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala haben, aber auch Wissen über diese Welt. Und anhand dieses Wissens sie die Namen Allahs dann verstehen. Wenn wir uns zum Beispiel die Tierwelt sehen, dann sagen wir subhanahu, Subhanallah, wie Allah Azza wa Jal all diese verschiedenen Tiere erschuf und wie diese Tiere funktionieren und wie sie zusammen Kontakt haben und so weiter und so fort, und wie Subhanahu wa Ta'ala, wie er es zugelassen hat, dass aus Pflanzen dann Honig wird und so weiter und so fort. Das sind alles Eigenschaften und Zeichen, die uns auf die Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jal hindeuten. Die unterschiedlichsten Bereiche dieses Seins. So gelangt ein Samenkorn in die Erde, spaltet sich und schlägt Wurzeln. Aus dem festen Korn entspringt Leben, das sich in Stiel, Blättern und Blüten verkörpert, Wohlgeruch verbreitet und Früchte trägt, die Mensch und Tier als Nahrung zu sich nehmen. Allah Azza wa Jal sagte, إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ. Allah ist es, der die Körner und die Kerne spaltet und das Lebendige aus dem Toten hervorbringt. Und er ist es, der das Tote aus dem Lebendigen hervorbringt. Dies ist doch Allah. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Sieh dir die Wolken an, wie Allah sie auftürmt, sie formt und auseinandertreibt. Dazu sagt Allah Azza wa Jal, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَى بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. Siehst du nicht, dass Allah die Wolken sanft bewegt, sie hierauf zusammenfügt und hierauf zu einem Haufen macht? Dann siehst du den Platzregen dazwischen herauskommen, und er sendet vom Himmel Wolkenberge herab mit Hagel darin, dann trifft er damit, wen er will, und wendet ihn ab, von wem er will. Das Aufleuchten seines Blitzes nimmt beinahe das Augenlicht. Sieh dir die Veränderung an, die sich im Leben und in der Schöpfung befinden und die er bewirkt. Allah Azza wa Jal sagt, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sag, O Allah, Herr der Herrschaft, du gibst die Herrschaft, wem du willst, und du entziehst die Herrschaft, wem du willst. Du machst mächtig, wen du willst, und du erniedrigst, wen du willst. In deiner Hand ist all das Gute, gewiss, du hast zu allem die Macht. Allah subhanahu wa ta'ala setzte uns über seine Absicht in Kenntnis, um deren Willen er das Universum erschuf, und sagte, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf. Alles Gute, das es in dieser Welt gibt, schuf er für uns, so wie er auch durch die Zeichen in dieser Welt beweist, dass ihr Schöpfer der Göttlichkeit und der göttlichen Macht würdig ist und alles, was außer Allah verehrt wird, nichtig ist. Und deswegen sagt er, Subhana, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass die Himmel und die Erde eine zusammenhängende Masse waren? Da haben wir sie getrennt und aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Wollen sie denn nicht glauben? Und das Übel ihrer Ansichten bezüglich dessen, was weder die Eigenschaften göttlicher Macht noch jene der Gottheit trägt, wurde deutlich. Allah Azza wa Jal sagt, قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. Sag, alles Lob gehört Allah und Friede sei auf seinen Dienern, die er sich auserwählt hat. Ist denn Allah besser oder das, was sie ihm beigesellen? Das ist auch der Weg der Gesandten in ihrem Aufruf, der bereits Aufschluss darüber gab, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer der Himmel und der Erde ist. Also alle Gesandten und alle Propheten haben diese Gegebenheiten, alle diese Fakten benutzt, um an Allah subhanahu wa ta'ala zu erinnern. So sagte Allah azza wa jal, قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. Ihre Gesandten sagten, gibt es denn einen Zweifel über Allah, den Erschaffer der Himmel und der Erde? Von da an aber ist der Unglaube angesichts der Deutlichkeit der Hinweise und die Sichtbarkeit der Beweise schändlich und verabscheuungswürdig, und der Beweis gegen die Leugner wurde erbracht, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr doch tot wart und er euch dann lebendig gemacht hat, euch erschuf, er euch hierauf sterben lässt und darauf wieder lebendig machen wird, worauf ihr zu ihm zurückgebracht werdet. Und in einem anderen Zusammenhang tauchte diese Frage in Surat al-Infitar auf: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Das heißt: O Mensch, was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht? Also warum hast du ihn verlassen und warum bist du abgewendet und hast dich nicht seinen Geboten unterworfen? Der erforderliche Blick des Menschen auf das Sein und in sich selbst verpflichtet ihn, sich seinem Schöpfer zuzuwenden, demjenigen, der ihn erschuf, und ihn zu verherrlichen. Darum ist der Unglaube der Leugner und ihre Ablehnung seltsam. Der Erhabene sagt in Surat Nuh: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Was ist mit euch, dass ihr nicht glaubt, von Allah würdevoll behandelt zu werden, wo er euch doch in Entwicklungsabschnitten erschaffen hat? Also der Mensch wurde ja in verschiedenen Stadien erschaffen. Verse gibt es diesbezüglich viele. Möge Allah sich demjenigen erbarmen, der sagt: Lies in den Zeilen der Schöpfung, denn sie sind von der höchsten Himmelsschar Botschaften an dich. Er hat auf ihnen geschrieben, wenn du ihre Zeilen nur betrachten würdest. Alles jedoch ist nichtig außer ihm. Das waren jetzt mehrere Ayat, und es ging darum um At-Tadabbur. At-Tadabbur, dass wir diese Ayat genießen, dass wir sie wiederholen. Und deswegen rate ich jedem, noch einmal daheim diese Ayat sich zu vergegenwärtigen, darüber nachzudenken. Was sind denn die Wolken? Was sind denn die Meere? Wie sehen sie denn aus? Und deswegen, es gibt eine Ibadah, die viele von uns vernachlässigen, und diese Ibadah heißt At-Tafakkur. At-Tafakkur bedeutet das Nachdenken. Das Nachdenken über Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier unterscheidet sich der Muslim, der wachsame Muslim, von demjenigen, der achtlos ist und der nicht an Allah subhanahu wa ta'ala denkt oder Allah vergessen hat oder gar nicht an Allah glaubt. Wenn wir uns zum Beispiel den Sonnenuntergang anschauen, am Horizont, und wir sind am Meer oder auf den Bergen oder wo wir dann auch wären, und wir schauen uns den Sonnenuntergang an, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, an was wir denken. Viele Menschen denken an romantische Zeiten dann, eher an diesen Aspekt. Aber der wachsame Muslim denkt an was? Ja. Genau, der wachsame Muslim erinnert sich daran, dass dieser Tag nun vorbei ist. Mit dem Sonnenuntergang ist dieser Tag nun vorbei, und dieser Tag wird noch einmal kommen. Es ist nicht so, dass er nicht noch einmal kommen wird, aber er wird nicht noch einmal kommen, um zu verbessern, was ich verpasst habe, oder nachzuholen, was ich verpasst habe, sondern er wird als Zeuge kommen, Yawmul Qiyamah. Als Zeuge für all die Taten, die ich begangen habe an diesem Tag. Der Muslim, wenn er nun an solch eine, an den Sonnenuntergang denkt oder ihn sieht, deswegen fühlt er einen Drang, dass er Allah Azza wa Jalla noch einmal um Vergebung bittet und dass er nochmal diese Zeit nutzt, damit das Verpasste, damit er nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Und deswegen haben wir, walillahi alhamdu wal minna, ein Gebet, wenn die Sonne untergeht, und zwar Salatul Maghrib. Und da ist es natürlich so, dass der Prophet alaihi salatu wassalam sagte, der Diener ist Allah am nächsten in der Niederwerfung. Und deswegen sollte ein Muslim eben, wenn er solch einen Sonnenuntergang sieht, sich gezogen fühlen hin zum Gebet und nicht etwa zu anderen Sachen. Das war also jetzt der Gottesbeweis anhand der Zeichen Allahs Azza wa Jal, der Zeichen eben insbesondere der kosmischen Zeichen, diese Welt, die wir uns anschauen, die auf die Eigenschaften und Namen Allahs Azza wa Jal hinweisen. Danach hat der Verfasser Hafizahullah erwähnt, die Offenbarung als Gottesbeweis. Er sagt auf Seite 65, die Offenbarung ist der vierte Beweis der Existenz des Schöpfers, des Erhabenen, subhanahu wa ta'ala. Es ist der Beweis, der von allen Gesetzen Allahs, die zur Gänze enthalten, was der Schöpfung Gutes bringt, das göttliche Gesetz umfasst, mit dem die Gesandten kamen. Es weist darauf hin, dass der, der es sandte, der Herr ist, barmherzig und weise. Besonders der Erhabene und der edle Koran, der zu den Menschen und den Dschinn in unnachahmlicher Weise spricht, dass sie doch etwas bringen sollen, das ihm gleiche, und dass jene Auserwählten zu den Gesandten unter den Menschen gehören, deren Wahrhaftigkeit durch ihre Bestätigung durch Allah bereits bezeugt ist. Ihre Feinde wurden niedergeworfen und das Wort Allahs gilt als das Höchste. Die Worte der Ungläubigen aber sind verachtenswert. Die Gläubigen jedoch in ihrem wahrhaftigen Glauben besaßen aufgrund der Botschaften der Gesandten mehr Wissen als jeder andere, mehr Tugend, reinere Seelen und gütigere Herzen. Sie erbrachten mehr Opfer, besaßen größere Nächstenliebe und waren den Menschen von größerem Nutzen, indem sie deren natürliche Veranlagung und Zuneigung in die Richtung des Guten, der Wahrheit und der Vollkommenheit lenkten. Das ist die Befolgung der Gesandten, in dem, womit ihr Schöpfer sie entsandte, Allah aber befahl ihnen Gottesfurcht, um ihr Menschsein zu verbessern, damit sie das erreichen, was ihnen von ihrem Herrn an Gutem in dieser Welt und im Jenseits bestimmt ist. Der Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind voll von Zeugnissen, die auf all das hinweisen. Darum wende dich ihnen zu. Also sagt hier der Verfasser, dass die Offenbarung, also der Koran und Sunna, darauf hinweist, dass Allah azza wa jalla existiert. Denn diese Ordnung, die wir in Koran und Sunna finden, die ganzen Gebote, das Erlaubte und das Verbotene, im Islam deutet darauf hin, dass derjenige, der diese Gebote erlassen hat, dass derjenige allwissend ist, allweise ist, allkundig ist, subhanahu wa ta'ala, dass er gütig ist, dass er barmherzig ist, subhanahu wa ta'ala. Und je mehr man die Religion lernt, desto mehr glaubt man an Allah azza wa jal. Und je mehr man die Gebote Allahs lernt, desto mehr weiß man, dies ist ein Buch Allahs subhanahu wa ta'ala und Muhammad alayhi salatu wassalam ist der Gesandte Allahs. Und deswegen ein Ratschlag an alle, möchtest du, dass dein Iman steigt, lerne den Islam mehr. Lerne die Hadith-Wissenschaften, lerne die Tafsir-Wissenschaften, lerne Aqidah-Wissenschaft, lerne Fiqh-Wissenschaft, lerne diese Wissenschaften, dann merkst du, welch eine gewaltige Religion das ist. Das finden wir in keiner anderen Religion. Wissenschaften, die wirklich den Verstand respektieren und in denen der Verstand auch einen Genuss empfindet, wenn er dies lernt und wenn er dies sieht und wenn er dies nachvollzieht. Und deswegen muss man sich mehr und mehr mit dieser Offenbarung, also mit Al-Quran und Sunna, befassen. Wenn wir uns anschauen, dass zum Beispiel Al-Quran und Al-Sunna Antworten hat auf auf zeitgenössische Fragen, wie zum Beispiel Aktien oder ähnliche Aspekte, wie zum Beispiel Organspende und so weiter und so fort. Deswegen, derjenige, der sich mit Al-Fiqh befasst oder Al-Hadith-Wissenschaft befasst, der wird wissen und merken, das ist nicht nur eine Religion, ja geh mal beten und geh nach Hause, sondern das ist eine Religion, die einem Menschen zeigt, wie er leben soll. Wie er leben soll, um am besten diese Glückseligkeit auf dieser Welt zu erfahren. Dann geht es weiter auf Seite 66. Der Glaube an seine göttliche Macht, Ar-Rububiyyah. Nachdem wir also die Existenz Allahs nun abgeschlossen haben, kommen wir zum nächsten Punkt und das ist Ar-Rububiyyah. Und noch einmal zusammenfassend, der Glaube an Allah besteht aus vier Punkten. Was waren diese vier Punkte nochmal? Einen haben wir schon. Ja? Der Glaube an die Existenz Allahs. Also Rububiyya, an die Herrschaft Allahs, dann an die Namen und Eigenschaften, Al-Asma wa Sifat, und an sein Recht der Anbetung, Al-Uluhiyya. Das sind die vier Aspekte, die vorhanden sein müssen, wenn man an Allah glaubt. Wenn eines dieser vier Punkte fehlt, dann können wir nicht von Iman reden. Wer sagt, ja, Allah existiert, aber er hat nicht das Recht, angebetet zu werden, ist kein Gläubiger. Wer die Ansicht vertritt, Allah existiert, hat das Recht, angebetet zu werden, aber er hat weder Namen noch hat er Eigenschaft, ist auch kein Gläubiger. Gläubig ist man erst, Mu'min ist man erst, wenn man an all diese vier Aspekte glaubt. An die Existenz Allahs, an die Herrschaft Allahs, an seine Namen und Eigenschaften und an sein Recht der Anbetung. Erst dann ist man Mu'min. Diese Einteilung, das haben wir schon einmal erwähnt, ganz am Anfang, aber das Wiederholen ist ja nicht schlecht, ja, damit das auch sitzt. Diese Einteilung, woher haben wir die? Dass wir sagen, ja, du musst an Tauhid, Rububiyya, Uluhiyya, Asma wa Sifat glauben. Woher haben wir denn das? Ja? Ja, aber in der, wenn wir die, uns die Säule des Iman anschauen, da steht ja nur der Glaube an Allah. Woher hast du aber jetzt bitte schön, dass der Glaube an Allah daraus besteht, dass du sagst, du musst Ar-Rububiyya, Uluhiyya und Asma wa Sifat, also Herrschaft, Recht der Anbetung und Namen, Eigenschaften, auch noch glauben? Woher haben wir das, ja? Und wie? Gibt es eine Ayah, in der steht, glaubt an Rububiyya, Uluhiyya, Asma wa Sifat? Oder gibt es einen Hadith? Was ist mit den Versen? Auf was hin? Genau. Das heißt, wenn wir uns Al-Quran anschauen, und diese Art nennt man Al-Istiqra, also das Studieren des ganzen Korans und das Studieren der ganzen Sunna, wenn wir das tun, dann und eine Frage stellen, was verlangt Allah in Bezug auf Tawhid? Tawhid ist was? Die Bestätigung der Einzigkeit Allahs, dass er einer und einziger ist, subhanahu wa ta'ala. Dass er wahid und ahad ist. Dass er einer und einziger ist. Dann sehen wir, dass Allah azza wa jal im Koran und der Prophet alayhi salatu wassalam in der Sunna entweder darüber redet, Allah tut etwas, Allah macht etwas, Allah vollzieht etwas, die nur er machen kann. Also geht es hier um die Taten Allahs, also Rububiyya. Oder es geht im Koran um seine Eigenschaften und Namen. Es werden Namen erwähnt von Allah Azza wa Jal, es werden Eigenschaften erwähnt von Allah Azza wa Jal, dann geht es um Al-Asma wa Sifat. Oder es geht nicht um die Taten Allahs, es geht nicht um die Namen und Eigenschaften Allahs, es geht um die Taten der Menschen, die sie vollziehen sollen für Allah. Taten von wem nun? Der Menschen, die sie vollziehen und vollbringen sollen für Allah, und dann geht es um Al-Uluhiyya. Und daher darf keiner herkommen und sagen, das ist, es wäre eine Bid'a, eine Erneuerung in der Religion, diese so zu nennen, denn das Definieren und Ausdrücke zu benutzen, die etwas, was definiert wird, beschreiben, ist keine Bid'a, denn die Gelehrten haben das schon immer getan. Wir finden zum Beispiel Shurut as-Salah, Voraussetzung des Gebets. Aber es gibt keine Ayah, die heißt, die Voraussetzungen des Gebets sind. Shurut as-Salah hier. Es gibt auch kein Hadith. Aber wie kommen die Gelehrten zu den Shurut von as-Salah? Sie haben natürlich den Koran sich angeschaut, sie haben sich as-Sunnah angeschaut und haben gesagt, du kannst erst beten, wenn du etwas getan hast. Wie nennen wir das dann? Wisst ihr was? Das nennen wir mal Shurut. Also haben sie das Shurut genannt. Wichtig ist nicht, wie der Ausdruck ist, wichtig ist, wie du es definierst. Die Definition muss Koran und Sunna konform sein. Aber der Ausdruck an sich, deswegen gibt es ja die berühmt-berüchtigte Aussage, La mushahata fil istilah. Kein Streit bei Ausdrücken. Nenn's wie du willst. Wichtig ist, was ist der Inhalt. Also kommen wir hier auf Seite 66 nun zu Tawhid al-Rububiyya. Der Glaube an seine göttliche Macht. Rububiyya ist Nomen, und zwar Nomen Verbi zu Rabbaba, also vergöttlichen. Was bedeutet das? Das bedeutet, Rububiyya ist abgeleitet von dem Verb, ist ein Nomen, das abgeleitet ist von einem Verb, und das heißt Rabbaba oder auch Rabbaba. Davon stammt das Wort Ar-Rabb, Herr, Gebieter, Meister, Gott, eben ab. Rababa oder Rababa bedeutet wörtlich erziehen oder sich um etwas kümmern oder verbessern von Situation zu Situation. Das ist ja der Erziehungsprozess, ist ja nichts anderes als, dass du zum Besseren immer kommst, von einer Situation zu anderen Situation. Mit der Zeit sollte man natürlich immer sich verbessern. Das nennt man Erziehung. Und Ar-Rabb, Subhanah, ist derjenige, der die Menschen durch seine Gaben erzieht. Der die Menschen oder die Geschöpfe durch seine Gunsterweisungen erzieht. Subhanahu wa ta'ala. Wörtlich, linguistisch bedeutet Rabb, Herr. Man sagt im Arabischen Rabbul Bayt. Rabbul Bayt ist der Herr im Hause. Man könnte auch sagen Rabbatul Bayt, die Herrin oder die Chefin im Hause. Warum sagt man der Herr oder die Herrin oder die Chefin im Hause? Ja? Ja, was bedeutet denn das, wenn man Herr im Haus ist? Dass er das Sagen hat. Das heißt zum Beispiel, die Kinder wollen draußen spielen und der Vater sagt nein, was passiert dann? Die Kinder gehen nicht raus. Ja, zum Beispiel. Ja. Das heißt, er ist derjenige, der das Sagen hat. Der Herr ist also derjenige, der das Recht besitzt, zu sagen, was gut und was schlecht ist. Warum besitzt er dieses Recht? Weil er allwissend ist. Und weil er allweise ist, weil er allkundig ist, subhanahu wa ta'ala, und natürlich noch andere Namen und Eigenschaften besitzt. Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, warum ist Allah azza wa jal derjenige, der uns sagt, wie wir leben? Warum leben wir nicht so, wie wir es wollen, nach unseren Gelüsten und nach unseren Neigungen? Ja? Warum weiß er denn, was am besten ist? Genau, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Und da das berühmt-berüchtigte Beispiel, wenn ich ein Auto habe, ich möchte gern wissen, wie das Auto am besten funktioniert. Dann gehe ich zu wem? Dann gehe ich natürlich zum Metzger, oder nicht? Weil der Metzger hat ja auch Wissen. Und der Metzger arbeitet ja auch. Und deswegen frage ich den Metzger, ob ein Motor von so und so viel Hubraum oder wie man das auch nennt, geeigneter ist oder nicht. Wer von euch macht das? Alhamdulillah, keiner. Wie wäre es denn, okay, dann sagen wir ja gut, vielleicht ein Metzger, also mit Respekt, ja, wir respektieren ja alle Menschen, aber vielleicht brauchen wir ein höheres Bildungsniveau. Ein höheres Bildungsniveau. Also gehen wir doch lieber zu den Ärzten, oder nicht? Also ich gehe doch zum Arzt und sage, hören Sie mal zu, ich habe ein Auto und das bei 120 Kilometer pro Stunde gibt's da so ein Geräusch. Können Sie mir mal sagen, Sie haben ja so und so viele Jahre lang studiert, können Sie mir sagen, was ich da am besten mache? Da wird mir jeder Arzt sagen, ich glaube, Ihnen geht's nicht gut, ne? Also ist er doch richtig, ja, beim Arzt. Warum? Der Arzt hat doch Wissen, oder nicht? Der Arzt ist doch gebildet, oder nicht? Der Arzt hat doch studiert. Warum frage ich nicht den Arzt, wie mein Auto am besten funktioniert oder was die Lösung für mein Problem ist bei meinem Auto? Bitte? Weil er kein Wissen über das Auto besitzt. Er hat es nicht gebaut. So. Weil er es nicht gebaut hat und nicht gelernt hat bei demjenigen, der es gebaut hat. Weder das eine, weder er ist der Konstrukteur des Autos, noch ist er jemand, der gelernt hat von dem, der das Auto gebaut hat. Und deswegen kann er mir nicht sagen, was oder wie ich das Auto am besten benutzen soll. Nun, Allah Azza wa Jal ist der Schöpfer des Menschen. Allah Subhanahu ist der Schöpfer des Menschen. Und wenn ich nun die Frage stelle, wie funktioniere ich am besten? Wie lebe ich am besten? Dann gehe ich weder zum Metzger, noch zum Arzt, noch zum Philosophen, sondern ich gehe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wie? Natürlich zu seinen Gesandten. Denn Allah azza wa jalla hat Gesandte entsandt, damit sie den Menschen erklären, wie sie funktionieren, wie sie leben sollen, wie sie gut leben sollen, wie sie glücklich werden im Diesseits als auch im Jenseits. Und deswegen kehren wir zurück zu den Gesandten, und die Gesandten hatten Bücher, und der letzte aller Gesandten ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, und er kam mit dem Koran. Also machen wir das, was in Koran und in der Sunna steht. So einfach ist das. Das heißt, die Frage lautet: Haben wir unseren Verstand benutzt, damit wir dazu gekommen sind, dass wir das, was in Koran und Sunna steht, umsetzen? Oder haben wir unseren Verstand ausgeschaltet? Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben ganz frei, wie wir sind, und ganz mündig, wie wir sind, und ganz aufgeklärt, wie wir sind, gesagt: Wir wissen, Allah ist mein Schöpfer. Also frage ich Allah, wie ich funktioniere. Wie geht das? Indem ich schaue, was die Gesandten gesagt haben. Denn die Gesandten haben das mitbekommen vom Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, und die wissen am besten Bescheid. Dann geht's hier weiter. Rububiyya, die göttliche Macht, ist eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, abgeleitet vom Namen Ar-Rabb. Also Rububiyya ist ein Adjektiv, eine Eigenschaft. Es ist zwar Nomen, arabisch, linguistisch, aber im Deutschen ist es nun eine Eigenschaft von Ar-Rabb. Und bedeutet Eigentümer, Gebieter, dem gehorcht wird, und Friedensstifter. Also er ist derjenige, der sagt, was wir zu tun haben. Als Terminus technicus bezeichnet Rububiyya die Einzigartigkeit Allahs in seinen Taten. Also in fachspezifisch ist Ar-Rububiyya oder bedeutet Ar-Rububiyya die Taten Allahs. Was sind denn die Taten Allah subhanahu wa ta'ala? Zum Beispiel, wie in folgender Aya: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrih ala lahu al-khalqu wal-amr. Gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er lässt die Nacht und den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht. Und er schuf auch die Sonne, den Mond und die Sterne, durch seinen Befehl dienstbar gemacht. Sicherlich sein ist die Schöpfung und der Befehl. Und hier, dieser Abschluss dieser Aya zeigt diese Beziehung, die ich vorhin erwähnt habe, dass wir denjenigen fragen, der erschaffen hat. Sein ist die Schöpfung. Und der Befehl. Also derjenige, der erschaffen hat, ist derjenige, der die Befehle gibt. Derjenige, wenn du zu einem Mechaniker gehst, Automechaniker, und der sagt, hört mal zu, nach 10.000 Kilometern musst du den Ölwechsel machen. Natürlich kannst du sagen, ich bin frei. Ich bin aufgeklärt und mündig. Ich mache erst nach 150.000 Kilometern Ölwechsel. Bitteschön. Und dann kannst du einen neuen Motor besorgen. Keiner hat dich dazu gezwungen. Aber ist das eine Freiheit? Ist das Aufgeklärtheit, die logisch nachvollziehbar ist? Oder nennt man das nicht Freiheit und Aufgeklärtheit, sondern Trotz? Es ist eher Trotz. Ich weiß, du hast viel mehr Wissen. Ich weiß, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß, du hast dieses Ding gebaut, aber ich mache nicht, was du sagst. Und so sind die Menschen, die nicht an Allah Azza wa Jalla glauben, oder sie glauben an Allah, aber sie folgen ihm nicht. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat gesagt, du sollst beten. Nee, mache ich nicht. Du sollst kein Alkohol trinken. Doch, mache ich. Du sollst deine Eltern gut behandeln. Nee, mache ich nicht. Wer so lebt, der respektiert weder seinen Verstand, noch hat er den Verstand anderer respektiert. Und er sagt, ich bin frei. Das heißt, diese Art der Freiheit ist eine Freiheit, die mit dem Verstand nicht konform ist. Die mit dem Verstand nicht verstanden werden kann. Sondern es ist eine Art des Trotzes. Auf die Herrschaft beziehen sich die Worte Allahs Azza wa Jal, indem er sagte, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Allah hat zu allem die Macht. Subhanah. Wenn gesagt wird, dass auch der Mensch zuweilen als Herr beschrieben wird, sagen, das ist der Herr des Hauses oder der Herr der Firma oder sowas ähnliches. So wie man zum Beispiel sagt, der Herr des Hauses, oder wie es im Hadith heißt, إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ رَبَّتَهَا, wenn die Frau ihre Herrin gebietet. Also es ist eine Sklavin und sie bekommt ein Kind durch eine Beziehung mit einem freien Menschen. Dann wird ja dieses Kind nicht ein Sklave sein, sondern ein freier Mensch. Und das bedeutet dieser Hadith, dass es eine Zeit kommen wird, wo dies geschehen wird. So lautet die Antwort darauf, dass die Herrschaft, die sich auf die Schöpfung bezieht, nicht jener entspricht, die der Schöpfer selbst innehat. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, aber ich besitze das Buch hier. Allah besitzt und ich besitze das Buch. Was ist der Unterschied zwischen dem Besitz Allahs und dem Besitz des Buches oder von mir aus einer Villa oder von mir aus mehreren Firmen? Was ist der Unterschied? Genau. Dein Besitz ist nicht ewig, aber der Besitz Allahs subhanahu wa ta'ala ist ewig. Das heißt, du wirst es gibt zwei Möglichkeiten und jedenfalls wird eine dieser beiden Möglichkeiten eintreten in deinem Leben. Entweder dieser Besitz wird dir weggenommen von irgendeinem anderen, ob mit Recht oder Unrecht, oder du stirbst und du lässt diesen Besitz deinen Hinterbliebenen. Aber du wirst deinen Besitz nie mitnehmen können nach dem Tod. Und das ist also kein vollkommener Besitz. So lautet die Antwort darauf, dass die Herrschaft, die sich auf die Schöpfung bezieht, nicht jener entspricht, die der Schöpfer selbst innehat. Hier besteht ein Unterschied. Und ebenso verhält es sich mit dem Eigentum. Der Erhabene sagt, Subhanah, ma malakat aymanukum, was eure rechte Hand besitzt. Der Unterschied besteht darin, dass das Eigentum Allahs alles zur Gänze umfasst und er damit tut, was er will. Allah Azza wa Jalla besitzt alles. Es gibt nichts, was er subhanahu wa ta'ala nicht besitzt. Sein Eigentum ist uneingeschränkt. Das Eigentum des Geschöpfes jedoch ist ein besonderes, an das Gesetz Allahs gebunden. Das heißt, du kannst nicht besitzen, wie du willst. Aber selbst wenn du die Gesetze Allahs Azza wa Jal, die Gebote Allahs Tabaraka wa Ta'ala nicht einhältst, selbst wenn du dann es besitzt, dadurch, dass du geklaut hast zum Beispiel oder durch Betrug, dann besitzt du es immer noch nicht für immer und ewig. So wie das Geschöpf selbst in Besitz befindlich ist und das Eigentum dessen, der selbst im Besitz eines anderen steht, nicht tatsächlich ist, dasselbe trifft auf den Begriff der Führung zu und auch jenen der Schöpfung. außer dass die Schöpfung, die von Allah stammt, eine Hervorbringung ist, die Abänderung aber einer Sache von einer Form in eine andere nicht als Schöpfung bezeichnet wird. Es kommt jemand und sagt, ich habe auch erschaffen. Bitte schön, inshallah khair, was hast du denn erschaffen? Ich habe den Tisch hier erschaffen. Was meint er jetzt mit erschaffen? Hat er von nichts erschaffen? Nein, er hat etwas schon Vorhandenes einfach umgeformt und das war's. Ein Baumstamm hat er so umgeformt, dass es ein Tisch wurde. Das heißt, er hat nicht von nichts erschaffen. Im Gegensatz zu der Schöpfung Allahs Azza wa Jal, denn er erschafft von nichts. Sie ist keine wirkliche Schöpfung, sondern wird nur als solche bezeichnet in Anbetracht der Umformung. Aber an sich, eine Schöpfung aus dem Nichts war es nicht. Denn Allah Azza wa Jal sagte, wie wir die Ayah schon mal erwähnt haben, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden, oder sind sie gar selbst die Schöpfer. Und Allah Azza wa Jal sagt, hadha khalqullah, fa'aruni madha khalaqa alladhina min dunih, bali adh-dhalimuna fi dhalalin mubin. Das ist Allahs Schöpfung. Zeigt mir nun, was diejenigen außer ihm erschaffen haben. Aber nein, die Ungerechten befinden sich in deutlichem Irrtum. Und der Prophet a.s.w. sagte, und der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, As-Sayyidu Allah. Das ist ein Name Allahs Azza wa Jal. As-Sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah ist der Herr. Gepriesen und erhaben ist er. Damit, inshallah, kommen wir, inshallah, das nächste Mal zum Bekenntnis der Einzigkeit Allahs Azza wa Jal, also zum Tawhid al-Rububiyya, nachdem wir nun gelernt haben, was bedeutet Rabb und was bedeutet Rububiyya, werden wir inshallah das nächste Mal über Tawhid al-Rububiyya reden. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.